hinter euch Richter, doch ihr seid nur Henker und gegen das Gewissen Stimme taub. Ihr hasst das Volk, der Richter und Denker, mit uns soll euch erknien vor euch im Staub. Ihr tut so stolz, ihr großen Wortemacher, ihr sprecht von Gott, von Freiheit und von Recht. Und treibt mit Gott und Recht und Freiheit Schacher, indem ihr die Besiegten schuldig sprecht. Lasst euer Urteil ruhig in der Tasche, wir wissen längst, es ist um uns geschehen. Doch werden einmal noch aus unserer Asche die Rächer dieses Mordes auferstehen. Ihr seid Gefangene eures eigenen Tuns, es wird dafür ein Zahltag geben. Wir haben unser Nürnberg schon hinter uns, ihr müsst das eure noch. Gab ihm Mut, eine Flamme in seinem Herzen war schon längst entfacht. So zog er los, trotz Tränen seiner Mutter, und sie hoffte auf seine Wiederkehr. Seine Wiederkehr. Gefoltert in der Kälte erfroren, für die Freiheit ihrer Kinder waren sie gestorben! Zu geben für sein Land, sein Leben zu geben, und waren die Nächte auch noch so kalt. Er kämpfte weiter für den Frieden und die Blut in dieser grausamen Schlacht. Ein Schuss brach, er fiel und er lag. Er wurde gefoltert, in der Kälte erfroren. Für die Freiheit seiner Kinder war er gestorben!